dass wir. Komm, Heiliger Geist. So, reda la mando, do do do, moschenda da da la mando, do do do do do do do do. Geist, tune uns ein auf deine Frequenz heute Abend. Ah, wir wollen in dir Ruhe finden für unsere Seele und wach sein für deine Stimme, Herr. Wach sein für dein Reden, Herr. Wach sein für deine Führung. Und wach sein für dich. Einjustiert. Ja. Auf die Frequenz des Himmels. Deine Kinder hören deine Stimme, Herr. Wir hören dein Sausen. Wir nehmen wahr, was du sagst. Jetzt, auch wenn du über Livestream zuschaust, komm wirklich zur Ruhe in ihm. Lass dich nicht ablenken. Wirf diesen seelischen Menschen nieder, diese Gefühle, die dich ablenken wollen, die Gedanken, was auch immer, Sorgen oder was auch immer da ist. Einfach runter. Wenn du etwas siehst oder hörst oder wahrnimmst, was für uns alle ist, nicht nur für dich oder eine Einzelperson, dann kannst du einfach raustreten und von nach vorne kommen und das Mikrofon schnappen und es weitergeben. Lass uns einfach eingetuned sein auf die Frequenz des Himmels. Ich habe eine Straße gesehen, du bist im Auto gesessen, du bist da so Straße entlang gefahren und du hast vor dir also so Baustellenfahrzeuge gesehen und erstmal denkt man, das behindert. Aber du bist jetzt irgendwie gerade in der Situation, wo du denkst, okay, gut, ich weiß, Gott hat die und die Berufung für mich, Gott möchte, dass ich den und den Weg gehe. Aber für mich sieht es jetzt so aus wie, wenn da vor mir irgendwie so Baustelle ist, wie wenn Hindernisse sind, wie wenn es nicht weitergeht, als wenn ich ja nur Schwierigkeiten im Weg stehen habe. Aber das ist so, das ist die richtige Straße, das ist der richtige Weg, den Jesus für dich hat. Und diese Baufahrzeuge, die stellen die Straße wieder her, die bereiten die Straße vor, dass du ganz geschmeidig, ganz gut da durchkommst, weil du wandelst in dem von den Herrn vorbereiteten Wegen, nicht in deinem, sondern das, was der Weg für dich vorbereitet hat. Und dann kam später wie so ein Lagerplatz, Abstellplatz für Baufahrzeuge. Für jeden Abschnitt, der kommt, führt dich Gott weiter. Und für jeden Abschnitt, der kommt, bekommst du eine Zurüstung, bekommst du eine Ausrüstung. Und die bekommst du dann, wenn die Zeit dafür da ist und nicht vorher. Also Gott kommt nicht zu früh und Gott kommt nicht zu spät. Er kommt zur richtigen Zeit. Vertrau weiter auf den Herrn und geh damit vorwärts. Vertrau weiter auf Jesus. Guck auf Jesus. Nicht auf deinen Verstand und geh vorwärts. In seiner Kraft, in seinem Tempo, in seiner Liebe. Und guck auch nicht, ob da ein Goliath rumsteht. Du bist David, wie David nach dem Herzen Gottes aus der Beziehung mit Jesus raus geschieht es. Also ich hatte oder habe, Gott hat Großes vor mit jedem Einzelnen von uns. Und es gibt vielleicht Leute, die denken, wo ist das oder wie geht's vorwärts oder so. Aber ja, wir vertrauen einfach ihm, er macht das. Und das Größere, das können wir, ja, vielleicht sagen wir, oh Hilfe, das ist ja viel zu groß. Aber wir müssen es ja nicht machen, sondern er macht es durch uns. Unsere Bereitschaft und unser Vertrauen ist es. Und er hat wirklich Gewaltiges vor und da dürfen wir uns drauf freuen. Ich habe das Wort Rasenmäher gehört. Da habe ich den Herrn gefragt, was willst du damit sagen? Dann sagt er, ein Gartenbesitzer hat ein Rasenmäher zu Hause, dass der Rasen immer kurz gehalten wird. Und ich habe dann eine Person gesehen, die immer dieser Lüge anheimfällt, immer zu kurz zu kommen zu sein. Ich habe immer das Gefühl und der Gedanke, ich bekomme nichts, ich ziehe immer den Kürzeren und ich komme immer zu kurz. Und ich sage jetzt im Namen von Jesus Christus, das ist eine glatte Lüge, weil du lebst in der Fülle und Jesus hat den Preis am Kreuz für dich bezahlt, damit du aus der vollen Fülle lebst und nicht zu kurz kommst. Diese Lüge des Feindes ist jetzt hier und heute zerbrochen auf alle Ewigkeit. Amen. Amen. Noch eins. Und ich sah uns alle auf einer Wiese gehen und mit Mal war die Wiese golden und wir waren alle an der Hand. Und dann sah ich, wie so Nebel kam und wir sind weitergegangen und unsere Füße guckten unter dem Nebel raus. Und der Nebel war für das Gebot der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes. Und ich sah, wie Gott uns alle an die Hand nahm und uns weiterführte und an jeden, an einen geheimen, versteckten Ort Und Gott möchte uns und als Gemeinde und auch als Einzelner an geheime, versteckte Orte führen, Hand in Hand. Und an diesen versteckten Orten wird er uns mit den Augen leiten und er wird uns Neues zeigen, was wir neu einnehmen. Wir werden hören, neu hören und neu sehen. Und ich sah, wie er unsere Augen gesalbt hat und uns geöffnet hat. Und wir können Sachen sehen von Geheimnissen, die wir noch nicht kennen. Und dann möchte er uns in eine neue Ebene des Geistes führen. Halleluja. Halleluja. Stell dir gerade mal vor, dass du noch mal einen Schritt tiefer hineingehst in die Wolke der Herrlichkeit. Weil ich spüre einfach, dass so eine starke Gegenwart, so ein Gewicht einfach der Herrlichkeit. Geh einfach mal gerade ganz bewusst, geh mal einfach einen Schritt tiefer hinein in diese Wolke. Also wo er dich einhüllt, wo er dich übernimmt, wo seine Gegenwart komplett die Kontrolle über dein Leben übernimmt. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Wie es bei Paulus heißt, sie gingen alle in dieselbe Wolke hinein. Da sprach er von Mose und dem Volk Israel. Aber weißt du, wir gehen in diese Wolke noch viel mehr als das Volk des neuen Bundes. Diese Wolke der Herrlichkeit. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. An diesem Ort hat er Frieden befohlen. Halleluja. Oh, danke. Danke, Vater. Danke, Vater, für das Gewicht deiner Herrlichkeit, Herr. Danke. Danke für die Wolke, die hier ist. Danke, Herr, dass wir in deine Herrlichkeit gehen dürfen, Herr. Danke, Herr, dass du uns einlädst, tiefer zu gehen, Herr. Halleluja. Oh, wir preisen dich. Wolke an deinen Platz gehen und dich hinsetzen und hier über Livestream, du darfst dich auch hinsetzen in dieselbe Wolke der Herrlichkeit, die hier ist, auch bei dir, weil auch über Livestream fließt die Gegenwart, fließt die Herrlichkeit, ist der Heilige Geist am Wirken. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Können wir das E-Pad reinmachen, bitte? Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. So gut. So gut. Bleib einfach in dieser Haltung. Bleib einfach eingetunt. Heute Abend ist ja unser Thema das Hören der Stimme Gottes. Teil 7, glaube ich, der prophetische Dienst, Teil 7 und somit das Hören der Stimme Gottes, Teil 7. Und also das Zentrale letztendlich am ganzen prophetischen Dienst ist, dass wir eingetunt sind auf die richtige Frequenz. Das ist das Entscheidende. Also jedes prophetische Wort, das du empfängst, jedes Wort der Erkenntnis, das du empfängst, wird letztendlich sich immer über deinen Verstand manifestieren. Halleluja. Wird sich immer über deinen Verstand manifestieren. Das heißt, dein Verstand wird es verarbeiten, aber dein Verstand kann auf unterschiedliche Frequenzen eingetunt sein. Das heißt, dein Verstand kann unterschiedliche Frequenzen empfangen. Die Frage ist, auf welche Frequenz ist dein Verstand eingetunt? Die Bibel macht deutlich, dass es unterschiedliche Ebenen gibt, sozusagen im biblischen Sprachgebrauch unterschiedliche Sinne, von denen dein Verstand beeinflusst werden kann. Ja. Das ist ein Sinn, von dem dein Verstand beeinflusst werden kann, ist ganz einfach der natürliche Sinn. Ja. Einfach dein natürlicher Denksinn, dein natürlicher Mensch, einfach das, was du gelernt hast, das, was du weißt, das, was du auch von der Bibel weißt, einfach das, was du anerzogen bekommen hast, da hast du einen Denksinn, da hast du einen natürlichen Sinn. Auch dein Körper hat natürliche Sinne, mit denen du etwas wahrnehmen kannst. Ja, wo du wahrnimmst, ist es kalt, ist es warm. Ja, das ist noch nicht die Gegenwart Gottes, wenn es irgendwo heiß ist und du sagst, wow, ist hier heiß. Ja, ist die Frage, auf der Ebene welchen Sinnes nimmst du das wahr? Ja, also, das ist immer der Punkt. Es gibt einfach unterschiedliche Ebenen des Sinnes. Das eine ist der natürliche Sinn und der natürliche Sinn ist nicht negativ, sondern den hat Gott uns gegeben, um bestimmte Dinge zu erledigen und zu tun, unseren Verstand, unsere Fertigkeiten. Ein Bauarbeiter weiß, wie man Häuser baut, ist der natürliche Sinn. Wenn du ins Auto steigst, brauchst du deinen natürlichen Sinn, um zu wissen, wie du es zum Laufen bringst oder wie du es anwirfst und wie du fährst und so weiter. Brauchst du deinen natürlichen Sinn. Das heißt, der natürliche Sinn ist eine gute Sache für viele Dinge, die du brauchst, ihn Gott hat in dir gegeben, und es ist auch gut, den zu entwickeln und zu trainieren, indem du Sachen lernst, indem du Ausbildung machst und so weiter, studierst oder was auch immer du tust, oder auch dein Leben lang dich weiterbildest sozusagen, ja, da trainierst du den natürlichen Sinn. Und gleichzeitig sagt Paulus in 1. Korinther 2, Vers 14, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, weil es geistlich beurteilt wird. Mit anderen Worten, die Frequenz des natürlichen Sinnes ist nicht die Frequenz, auf der Gott zu dir redet. Das ist schon mal ganz wichtig. Du musst aus deinem natürlichen Sinn raustreten, du musst ihn sozusagen hinter dir lassen, um dich auf den Sinn Gottes einzujustieren. Ja, Paulus sagt ja dann zwei Verse weiter unten, in 1. Korinther 2, Vers 16, sagt er, wir aber haben welchen Sinn? Christi-Sinn. Das heißt, es gibt einen natürlichen Sinn und der ist nicht negativ. Wie gesagt, ist vollkommen neutral. Du kannst ihn zu Gutem, du kannst ihn zu Schlechtem einsetzen. Das ist einfach deine Fähigkeiten. Ja. Aber es ist nicht die Frequenz Gottes. Und dann gibt's den Sinn Christi oder auch den geistlichen Sinn, kannst du auch sagen, ja. In Römer 8, Vers 6 wird es der geistliche Sinn genannt. Ja, der Sinn des Geistes ist Leben, heißt es da, ja. Der Sinn des Geistes ist Leben und Frieden, und der Sinn des Fleisches, da kommen wir gleich dazu, ist Tod, ja. Also, es ist der Sinn des Geistes oder der Sinn Christi. Das ist gleichbedeutend. Auf diesen Sinn wollen wir einjustiert sein, ja. Ist dir klar, wenn du die Stimme Gottes hören willst, dann willst du es aus dem Sinn Christi wahrnehmen. Dann willst du, dass dein Verstand etwas empfängt von dieser Ebene des Sinnes Christi. Okay? Also der Sinn Christi, das ist der Sinn, ich kann es mal so in ein paar Punkten zusammenfassen, es ist der Sinn, auf der in Übereinstimmung ist mit dem Sinn Gottes, mit dem Geist Gottes. Übrigens auch in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, wenn du wirklich kontinuierlich die Stimme Gottes in deinem Leben hören willst und auch unterscheiden können willst von deinem natürlichen Sinn und von den anderen Sinnen, auf die ich gleich noch kurz eingehe, ja, dann ist wichtig, dass du im Wort Gottes lebst. Das ist total wichtig, weil das ist sozusagen dein Grundbad, in dem du dich eintauchst, sodass du einfach mit dem Richtigen imprägniert bist. Und automatisch perlen bestimmte Sachen schon an dir ab, wenn du auf diesen Sinn des Wortes einjustiert bist. Weil der Sinn Christi, der geistliche Sinn, wird niemals dem Wort Gottes widersprechen. Und wenn du den geistlichen Sinn wahrnehmen willst, ist es wichtig, dass du das Wort Gottes nicht nur kennst mit deinem Verstand, sondern dass du drin lebst. Das heißt, dass du täglich davon isst. Ja? Das Wort Gottes ist eine wesentliche Grundlage, um die Stimme Gottes zu hören. Vieles spricht Gott einfach durch sein Wort. Vieles hat er schon klar gemacht durch sein Wort. Da brauchst du nicht noch ein Wort für manche Sachen. Ja? Also zum Beispiel, dass Jesus wiederkommt eines Tages körperlich, dazu brauchst du nicht ein Wort des Herrn. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein Wort des Herrn, Jesus kommt wieder. Ja, super, das haben wir alle, dieses Wort des Herrn. Ja? Das steht hier in der Bibel. Ja? Das ist einfach das biblische Wort. Aber das ist gut, verstehst du? Wenn du das hast, wenn du da drin lebst, wenn das in dir lebendig ist, dann bist du eingetunt oder dann hast du eine Grundlage, um dich einzutunen auf den Sinn Christi. Der Sinn Christi, das ist die Ebene, wo göttlich inspirierte Gedanken, Eindrücke, Worte, Dinge einfach zu deinem Verstand, auf deinen natürlichen Menschen sozusagen imprägnieren. Weißt du, die Frage ist immer, wovon bist du beeindruckt sozusagen? Ja? Was macht einen Eindruck auf dich? Der natürliche Mensch kann Eindrücke machen. Der natürliche Mensch empfindet irgendwas. Er empfindet Schmerz, er empfindet Kälte, er empfindet Hitze. Er sieht was, er nimmt was wahr, er denkt was, er kennt was, er hat Erfahrungen. Ja, er hat einfach bestimmte Gewohnheiten und so weiter. Und danach beurteilt er Dinge. Aber was du willst beeindruckt sein vom Sinn Christi. Du willst beeindruckt sein von den Gedanken des Geistes Gottes. Okay? Ein weiteres Kennzeichen des Sinnes Christi ist, dass der Sinn Christi immer auf der Ebene der Früchte des Geistes zu finden ist. Ja? Das heißt, Gott wird nicht zu dir reden auf einer anderen Ebene als auf der Ebene der Früchte des Geistes. Ja, wenn du nicht in der Liebe bist, sondern voller Wut, dann wird in dem Moment nicht Gott durch dich reden. Ganz sicher nicht. Selbst wenn du denkst, weil du denkst, boah, ich bin so ein powerfuler Mann Gottes oder so, ja, und jetzt sage ich es ihnen mal so richtig, verstehst du? Es wird nicht der Sinn Christi sein, weil es den Früchten des Geistes widerspricht. Liebe, Freude, ja, also auch Depression ist nicht der Sinn Christi. Ja. Unglaube ist nicht der Sinn Christi. Zweifel ist nicht der Sinn Christi. Ja. Unfreundlichkeit ist auch nicht der Sinn Christi. Sondern Freundlichkeit. Ja. Sanftmut ist der Sinn Christi. Nicht Dominanz, Kontrolle, Manipulation und so weiter. All das ist nicht der Sinn Christi, sondern die Früchte des Geistes sind der Sinn Christi. Auf der Ebene des Sinnes Christi hat das Reich Gottes die Kontrolle, die Oberhand. Ja, Philipper 4, Vers 8 ist auch ein guter Vers für den Sinn Christi. Ja, alles, was gut, alles, was ehrbar, alles, was rein, alles, was liebenswert ist, wenn es irgendeine Tugend, also irgendetwas Positives, irgendein Lob gibt, darüber denkt nach. Das heißt, der Sinn Christi wird dir immer auf dieser Ebene Dinge sagen. Der Sinn Christi wird dir nicht sagen, ah, guck mal der, was der schon wieder Übles macht hier, übel, böse, blub, blub, blub. Das ist nicht der Sinn Christi, ja. Also was gibt es noch für andere Ebenen, auf denen manchmal Impulse zu uns kommen? Ich habe schon gesagt, der natürliche Sinn ist ein Sinn. Dann gibt es aber auch von der Bibel her das, was ich jetzt mal den seelischen Sinn nennen würde. Ja? Die Bibel sagt ja, wir sind ein dreieiniges Wesen als Menschen aus Geist, Seele und Körper. Amen. Und Hebräer 4, Vers 12 heißt es nicht umsonst, dass Seele und Geist voneinander getrennt werden müssen, damit wir wahrnehmen können, was die Stimme Gottes ist. Was Gott sagt, wird nicht auf der Ebene der Seele wahrgenommen, sondern auf der Ebene des Geistes. Das ist ganz wichtig. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt also auch nicht, die ihn anbeten, müssen ihn in der Seele anbeten. Das verwechseln manchmal Leute, auch im Lobpreis. Manchmal auch selbst bekannte Lobpreisleiter, wenn du es genau hinhörst, dann merkst du, manchmal gehen sie manchmal auf diese seelische Ebene noch. Das ist gerade im Lobpreis die Gefahr. Ja, weil Lobpreis, gerade Lobpreismusik überhaupt, ne, ist ja was Emotionales zunächst mal, rein weltlich gesehen, total emotional. Ja. Und soll die Emotionen ansprechen. Aber echter Lobpreis, hat Jesus gesagt, spricht nicht die Emotionen an, sondern echter Lobpreis ist Geist. Und das heißt nicht, dass nicht aus dem Geist nachher auch deine Seele berührt werden kann. Verstehst du? Dass Emotionen erzeugt werden können. Aber es kommt aus der Ebene des Geistes. Nicht, weil, was weiß ich, der Song so schmalzig ist oder weil du dich so reinsteigerst einfach in das romantische Bild von deinem Bräutigam, oh, ist der, und so. Verstehst du? Das ist seelisch, ja. Das ist nicht der Sinn Christi, die Seele, weißt du, und das ist auch wichtig eben beim Hören der Stimme Gottes, um das es ja jetzt hier geht. Die Seele hat verschiedene Fähigkeiten und die sind auch nicht schlecht, verstehst du? Auch romantische Gefühle ist nichts Schlechtes, verstehst du? Das ist alles für an der richtigen Stelle. Ja? Wenn du verheiratet bist, dann ist gut, wenn du romantische Gefühle für deine Frau oder deinen Mann hegst. Ja? Das ist positiv, ja? Weil das ist für diese Ebene bestimmt. Ja? Oder du darfst auch romantisch sein, was weiß ich, was die Natur angeht, was den Sonnenuntergang angeht, darfst du dahin schmelzen, was auch immer. Alles schön macht das Leben reich, verstehst du? Gefühle machen das Leben reich. Aber das ist nicht die Ebene, einfach auf der Gott kommuniziert, das ist wichtig. Ja, das heißt, die Seele ist zunächst mal auch neutral. Ja? Verstand, Wille, Gefühl sind neutral. Die Frage ist, wovon wirst du beeindruckt, wenn es darum geht, die Stimme Gottes zu hören? Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Wenn es darum geht, die Stimme Gottes zu hören, weißt du, dann ist es nicht die romantische Stimmung im Sonnenuntergang. Oh, ich sah den Sonnenuntergang und da war es so romantisch. Und dann spür dich einfach, wie der Heilige Geist mir sagt. Und, Verstehst du? Das ist es nicht. Deine Seele, weißt du, deine Seele ist von Gott so geschaffen, die kann sich Dinge vorstellen. Die hat Fantasie. Die kann sich auch in Sachen reinsteigern. Ja? Und es ist gerade eben wichtig, wenn es darum geht, die Stimme Gottes zu hören, zu weissagen, Worte der Erkenntnis zu empfangen, ist eben wichtig, dass es nicht diese Ebene ist, weil du kannst Dinge erzeugen, verstehst du, kannst in Dinge reinsteigen, du kannst dich immer mehr reinsteigern in ein bestimmtes Wort. Ich weiß noch einmal, das ist schon viele Jahre her, das war einer meiner ersten Hauskreisbesuche in meinem Leben, den ich hatte, und da war ich in dem Hauskreis und dann hatte einer ein Wort und hat ein Bild gesehen, dass einer verkehrt rum auf dem Pferd sitzt und so weiter. Und dann weiß ich natürlich, okay, das ist schon mal nicht so positiv. und dann war es so, kam dieses eine Wort von einem und dann hat jeder was dazu addiert in dem ganzen Kreis. Jeder nochmal was zu dem, der auf dem Pferd verkehrt rum sitzt und nochmal was. Und es war wie so ein Reinsteiger. Und das Verrückte war, am Schluss hatte jeder was dazu gesagt, außer ich. Und damit war klar, dieses Wort kann nur noch für einen sein. Verstehst du? So können sich seelische Dynamiken entwickeln. Ich bin dankbar, dass ich es damals durchschaut habe, weil es wäre tatsächlich sonst fatal gewesen, weil es tatsächlich gerade in der Phase um eine wichtige Entscheidung in meinem Leben geht. Hätte ich geglaubt, dass ich falsch herum auf dem Pferd sitze, hätte es nie Glory Life gegeben. Ja, so wichtig war das damals, verstehst du? Aber daran siehst du, weißt du, manchmal können Dinge einfach seelisch erzeugt werden, die dann in eine ganz falsche Richtung gehen. Und es ist nicht böse gemeint, verstehst du? Es ist nicht böse. Die Seele ist nicht an sich böse, sondern es ist einfach nur seelisch. Jeder will dazugehören, verstehst du? Das ist die Regung. Jeder will auch was sagen. Und vor allen Dingen, keiner will der sein, der verkehrt rum auf dem Pferd sitzt. Und es ist ja so, je weniger Leute noch übrig bleiben, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du es bist. Also musst du schnell auch noch was dazu sagen, damit du eben nicht derjenige bist, der verkehrt rum auf dem Pferd sitzt. Ist klar. Ich hätte vielleicht auch noch was dazu sagen sollen. Ja, das wäre. Aber ich war irgendwie so baff. Es war mein erster Hauskreisbesuch. Mir ist nichts eingefallen. Ja. Ja, aber verstehst du, das sind seelische Dynamiken, die in die falsche Richtung gehen, obwohl sie nicht negativ sind, zunächst mal vom Grundsatz her. Wie gesagt, Gott hat uns eine Seele gegeben, um uns Dinge vorzustellen, um uns auch in Bilder reinzudenken, um uns einfach, ja, auch in Sachen hineinzufinden und so weiter. Ist alles gut. Die Seele hat auch vom Natürlichen her eine Fähigkeit zur Intuition, aber das müssen wir unterscheiden. Verstehst du? Müssen wir unterscheiden von der geistlichen Intuition. Es gibt Leute, die haben ihre Seele mental so trainiert, die sogenannten Mentalisten. Ja? Die können tatsächlich Dinge, das siehst du manchmal im Fernsehen, die verbringen Dinge, die sind wie übernatürliche Worte der Erkenntnis. Ja? Die wissen dann, was einer auf sein Blatt Papier geschrieben hat, wo sie nicht wissen können. Und das ist kein Trick, sondern das ist tatsächlich eine extrem hoch trainierte Seele, die sich eintunt auf Frequenzen. Ja? Also auch das, die Seele kann tatsächlich wie in einen übersinnlichen Bereich sich hineinbegeben, wenn sie nur sich entsprechend trainiert. Man nennt es Mentalismus, ja. Aber hat nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Ist rein seelisch. Du kannst dann auch sehen, ja, die Leute, die das praktizieren, die kriegen alle Ehre für sich selber. Da kriegt nicht Gott die Ehre oder so, sondern die sind dann die Helden, ja. Und alle sagen, wow, was der kann, was der weiß. Oder sie sagen dann irgendwelche Fußballergebnisse voraus oder irgend sowas und dann trifft es auch ein und so Scherze, ja. Fürs Reich Gottes bringt es natürlich überhaupt nichts, ja. Das ist klar. Aber es macht halt die Menschen groß. Und daran siehst du schon, dass die Quelle nicht das Sinn Christi ist, ja. Und deswegen ist es wichtig, einfach die seelische Ebene von der geistlichen Ebene zu trennen. Was musst du machen mit dem seelischen Sinn, damit er dir nicht reinfunkt? Weil der seelische Sinn versucht manchmal zu übernehmen, auch während du geistig unterwegs bist. Plötzlich hast du eine Vorstellung, plötzlich hast du eine Idee, plötzlich sagt dir dein Verstand irgendwas. Manchmal sagt er dir einfach irgendwie, du bist gerade dabei, für jemanden zu beten, zum Beispiel, dass er gesund wird, und dann sagt dir der seelische Sinn, das wird heute nichts, da ist keine Atmosphäre dafür da, der glaubt gar nicht, oder irgendwie sowas, verstehst du? Da musst du es unterscheiden und nicht denken, ah, oh, der Geist Gottes spricht zu mir. Er will mich vorbereiten, damit ich nicht enttäuscht bin. Ja. Es ist der seelische Sinn, der irgendwie dazwischen redet. Was machst du mit dem Dazwischenredner? Du musst ihn niederwerfen. Schweig und verstumme. Amen. Du musst ihn niederwerfen. Du musst dich davon lösen und sagen, nein, ich gehöre ab damit in Jesu Namen keine Einflussmöglichkeit auf mein Gehen im Geist. Wenn es darum geht, die Stimme Gottes zu hören oder über Menschen zu prophezeien oder Worte der Erkenntnis weiterzugeben oder im Geist zu dienen mit Heilung oder mit Wundern oder mit was auch immer, dann musst du diesen seelischen Sinn ausschalten. Und es, die beste Methode, wie du ihn ausschaltest, ist zum einen, wie ich schon gesagt habe, niederwerfen, also bewusst sagen, nein, ja, sag mal nein, ja, das muss man mal so bewusst sagen. Und die zweite Sache ist die, du lässt dich fallen in den geistlichen Sinn. Das heißt, du bringst deine Seele zur Ruhe. Das beste Werkzeug, deinen seelischen Sinn auszuschalten, ist einfach deine Seele zur Ruhe zu bringen. Weil wenn deine Seele ruhig ist, dann kann sie nicht mehr dazwischen quasseln. Das ist einfach, sie ist einfach ruhig. Wenn sie ruhig ist, dann kann sie nicht mehr quasseln. Und wenn die Seele nicht mehr quasseln kann, dann ist eine gute Chance, dass der geistliche Sinn übernehmen kann. Kannst du sehen? Okay, also der seelische Sinn ist nicht die Ebene, sondern von der lösen wir uns von dieser Ebene des seelischen Sinns und wir werfen den seelischen Sinn nieder, wir bringen unsere Seele zur Ruhe und wir lassen uns tiefer fallen, wirklich in den Heiligen Geist, um die Stimme Gottes wahrzunehmen. Einfach raustreten da. Ja, so wie aus dem natürlichen Sinn, muss raustreten aus dem natürlichen Sinn. Manchmal beim natürlichen Sinn sage ich auch manchmal gern, wir müssen höher gehen einfach als das Natürliche. Verstehst du? Weil es ist ja eine Sache zu empfinden, ist jetzt hier drin warm oder ist jetzt hier kalt im Natürlichen. Und es ist eine andere Sache, im Geist kann man ja tatsächlich manchmal Sachen spüren. Ich meine, wie oft hat man es schon, dass Leuten plötzlich total heiß wurde hier im Raum oder so, weil einfach das Feuer Gottes da war oder das Gewicht der Herrlichkeit. Ja, aber das ist auf einer anderen Ebene. Das ist nicht die Temperatur im Raum ging hoch, sondern die geistliche Temperatur ging hoch. Und es ist ein anderer Sinn, aber dazu musst du höher gehen als dein natürlicher Sinn. Und du musst tiefer gehen, sage ich mal, als dein seelischer Sinn. Ja, du musst dich fallen lassen in den geistlichen Sinn. Und dann gibt es noch einen dritten Sinn, von dem die Bibel auch spricht, zum Beispiel in Römer 8, Vers 6. Ich habe gerade schon die Stelle teilweise zitiert, aber ich lese noch mal im Zusammenhang vor. Römer 8, Vers 6, da sagt er, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung, da hast du diesen Sinn, ja, diese Gesinnung des Fleisches ist tot. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Das heißt, es gibt einen natürlichen Sinn, haben wir jetzt gesagt, der ist neutral. Es gibt einen seelischen Sinn, der ist an sich auch erstmal neutral, der ist einfach menschlich. Und dann gibt es aber auch einen fleischlichen Sinn und von dem heißt es, dass er Feindschaft gegen Gott ist. Das heißt, es gibt Dinge, die einfach die einen Eindruck machen wollen auf deine Seele, die Feindschaft gegen Gott sind. Also zum Beispiel alles an unreinen Gedanken zum Beispiel. Irgendwelche fleischliche Gelüste sozusagen, die einen Eindruck auf deine Seele machen wollen, ist der fleischliche Sinn. Ja? Auch solche starken Gefühle wie Hass zum Beispiel, ja? Rachgelüste. Ja? Also es muss nicht nur sexuell sein, sondern es können auch Rachgelüste sein. Alle diese Dinge des Fleisches sind der fleischliche Sinn. Ja? Galater 5, Vers 19 heißt es ja, die Werke des Fleisches aber sind, da hast du die schöne Liste. Ja? Zuerst kommen die ganzen sexuellen Unreinheiten, dann kommt Hader und Streit und all die Sachen und dann Völlereien und alles, was du dir so vorstellen kannst, ja, was einfach so das Fleisch sich ausdenken kann. Und dieser fleischliche Sinn, sagt die Bibel, ist Feindschaft gegen Gott, bringt Tod. Wenn du diesem Sinn nachgibst, ist die Konsequenz Tod. Wenn du die Impulse dieses Sinnes ausführst, ist die Konsequenz Tod. Ja. So einfach. Wenn du den Gedanken zum Beispiel, den Gedanken Unzucht zu machen mit irgendjemand anders, wenn du diesen Gedanken nachgibst, wird Tod hervorkommen. So einfach. Ja. Wenn du kannst manchmal vielleicht nicht verhindern, dass du mal einen Gedanken hast, aber du hast die Autorität, diesen fleischlichen Sinn niederzuwerfen. Und den musst du niederwerfen, beziehungsweise noch besser, du erachtest ihn als gekreuzigt. Ja? Das Fleisch mitsamt den Begierden für gekreuzigt erachten wir. Das sagt Paulus. Ja? Erachte das Fleisch mitsamt seinen Begierden als gekreuzigt. Das heißt Tod. So. Okay. Ist noch ganz, ja. dachte schon, jetzt ist das Wunder passiert, dass das Pult gespalten ist. Das gab es ja mal in der Gemeinde vor einigen Jahren, ne, dass plötzlich einfach das, in so einer Erweckung, dass plötzlich das Pult gespalten war. Das ist jetzt nicht das Zeichen, für das ich bei uns speziell bete, weil wir haben so ein schönes Pult, aber Halleluja. Okay, aber mit dem fleischlichen Sinn musst du radikal handeln. Mit dem fleischlichen Sinn darfst du nicht spielen. Ja? Dem fleischlichen Sinn, den darfst du keinen Raum geben, den darfst du nicht nachgeben. Das heißt nicht, dass du dich verkrampfen sollst, wenn du irgendwann mal einen fleischlichen Gedanken hast und dann gleich denkst, oh, Hilfe, ich komme in die Hölle oder so. Aber du musst schon klar sein, okay, dem gebe ich keinen Raum. Amen. Weil der fleischliche Sinn ist Feindschaft gegen Gott. Ja? Und der kann dir auch, selbst wenn du geistlich dienst, kann dir der versuchen, dazwischen zu funken. Ja? Und weißt du, grundsätzlich kannst du immer davon ausgehen, 1. Korinther 2,16, was heißt es da? Wir haben Christi-Sinn. Das heißt, dein Sinn als wiedergeborener Christ ist der Sinn Christi, das ist dein Sinn. Die anderen sind gar nicht deine. Also der fleischliche Sinn ist nicht mehr dein Sinn als Christ. Du kannst zwar manchmal noch Eindrücke kriegen aus dieser Quelle, aber es ist nicht mehr von dir, weil du bist Geist, ja? Und du hast den Sinn Christi. Das heißt, es sind Gedanken oder Gefühle oder was auch immer da kommt, die nicht von dir sind, die gehören nicht zu dir. Und deswegen tu auch nicht so, als würden sie zu dir gehören. Spiel nicht mit ihnen rum und denk, ach ja, was habe ich denn da wieder für interessante Gedanken oder so. Oder, oh ja, wenn das so stark kommt, naja, vielleicht soll ich dem doch mal nachgeben. Nein, sondern wirf es nieder. Es ist böse. Aus der Sicht Gottes ist es böse. Egal, was es jetzt genau ist, ob es jetzt sexuell ist, ob es jetzt Hass ist, ob es jetzt Unreinheit in irgendeiner anderen Hinsicht ist, ob es Manipulation, auch das, weißt du, der fleischliche Sinn will andere manipulieren. Beispiel der Zauberer Simon, ja, als die Apostel die Hände auflegten und der Heilige Geist kam auf sie, da hat der Zauberer Simon zu ihnen gesagt, hey, ich gebe euch Geld, damit ich auch diese Fähigkeit habe, den Leuten den Heiligen Geist auszuteilen. Das kam direkt aus dem fleischlichen Sinn. Ja. Das ist nicht nur der seelische Sinn, sondern da ist schon noch ein bisschen mehr dahinter, verstehst du? Das ist nicht nur irgendein seelischer Gedanke, oder so natürlich, sondern da kommt der alte Zauberer durch, verstehst du, so der manipulieren will, der sich was kaufen will, der irgendwie, ja, der einfach Macht will, ja, also der fleischliche Sinn will Macht, der will Menschen dominieren, zum Beispiel, wenn es um Prophezeien geht, einfach dadurch, dass er allen möglichen Leuten ein Wort gibt, will er sich selber powerful fühlen, will er sich selber gut fühlen, will er sich selber promoten und so weiter, das ist der fleischliche Sinn, ja. Oder gar vielleicht Menschen abhängig machen, dadurch, dass irgendwelche komischen Worte weitergegeben werden. Ich sehe da einen Geist bei dir, aber ich gerade jetzt in dem Moment, ich kann jetzt gerade noch nichts machen, aber komm in 2 Wochen nochmal zu mir, dann sage ich dir nochmal was und dann nochmal 3 Wochen später und so weiter. Und dann werden Leute abhängig gemacht, weil sie denken, oh, der hat was erkannt über mich, was ich nicht weiß und so. Ja? Das ist Manipulation, das ist der fleischliche Sinn. Okay, ich sag mal den fleischlichen Sinn. Werf ich nieder. Und dann gibt es noch einen ganz heftigen Sinn, aber der kommt, denke ich, jetzt bei uns in unseren Kreisen jetzt normalerweise nicht vor. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich den auch erwähnen. Das ist nämlich der sogenannte verworfene Sinn. Den gibt es auch bei Paulus. Der verworfene Sinn, Römer 1, Vers 28 findest du das. Und ich lese einfach mal im Zusammenhang vor. Das ist der Sinn, in dem Menschen unterwegs sind, die fortgesetzt sich dagegen entscheiden, Gott zu erkennen und mit Gott zu gehen. Ja, also im Normalfall sind es nicht Christen. Ja. Also er sagt hier, wenn ich ab Vers 20 lese oder ab Vers 18 lese, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Das ist interessant, was er sagt. Pass mal gut auf. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das heißt mit anderen Worten, Gott sagt, alles was ein Mensch von mir erkennen muss oder woran er erkennen kann, dass es mich gibt, kann er in der Schöpfung sehen, in dem, was ich geschaffen habe. Und er sagt, kein Mensch hat eine Entschuldigung, gottlos zu leben, weil in der Schöpfung kann man eigentlich, wenn man nicht völlig verhärtet ist im Herzen, eigentlich sehen, dass dahinter ein liebender Gott steht. Ja. Okay? Er sagt, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlicht noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Ja, das ist die Verfinsterung, die Abwendung von Gott. Man entscheidet sich gegen Gott, man ist sauer auf Gott, was auch immer. Ja, in Deutschland sind die allermeisten Menschen irgendwann mal, also jedenfalls in meiner Generation noch, sind die allermeisten Menschen irgendwann mal doch mit dem christlichen Glauben irgendwo in Verbindung gekommen oder in Kontakt gekommen. Aber viele haben sich eben entschieden, das einfach zu ignorieren. Ja. Sie sind verfinstert in ihren Herzen. Und dann heißt es, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen. Jetzt spricht er von den Götzenbildern. Ja, die hat er jetzt vor Augen. Das Bild eines vergänglichen Menschen. Das waren die Götzen in den griechischen Tempeln. Ja, das haben wir jetzt in Deutschland nicht so stark. Ja, aber in anderen Ländern gibt es natürlich auch heute noch. Geh in einen buddhistischen Tempel, geh in einen hinduistischen Tempel. Da siehst du alle möglichen Bilder. Ja, Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Ja, das kannst du auch, guck in den buddhistischen Tempel, siehst du Vögel, Statuen, Götter, die sehen aus wie keine Ahnung was, ne? Mischwesen und sonstige Geschichten. Ja? Darum heißt es jetzt, darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Jetzt spricht er von der Unzucht. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, ist der Humanismus, ja, das Geschöpf verehren statt dem Schöpfer, ja, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt. Ja, also ich meine, klarer kann man es nicht ausdrücken, ja, was gemeint ist. Indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, und jetzt kommt der entscheidende Satz, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttätige, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Das ist echt kräftig, ja? Aber du siehst es in der Welt. Du siehst, ein guter Teil der Welt lebt in diesem verworfenen Sinn tatsächlich. Völlig verblendet für das, was der Wille Gottes ist. Völlig verblendet für die Werte Gottes. Völlig verblendet für das, was Gott sagen würde. Und sie geben sich einfach ihrem verworfenen Sinn hin. Sie denken, okay, ich lüge, was das Zeug hält. Wenn es mir nützt, dann lüge ich hier, dann lüge ich da. Sie betrügen, sie hassen andere, sie bringen andere um. Sie zetteln Kriege an und so weiter. Sie folgen Ideologien der Lüge, alle möglichen Ideologien, die Gott fern sind, die gegen Gott sind. Ja, überall kannst du es sehen, verstehst du? Durch die ganze Geschichte, durch immer wieder, ist der verworfene Sinn. Diesem Sinn folgen wir natürlich nicht. Amen. Und es ist auch wichtig, er sagt auch, macht euch nicht gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sagt er an einer anderen Stelle. Das heißt, es ist wichtig, dass wir tatsächlich auch die Produkte dieses verworfenen Sinnes erkennen in der Welt. Die Produkte dieses verworfenen Sinnes sind nämlich normalerweise Ideologien, die nach den Menschen greifen. Also immer wenn irgendwo Ismus hinten dran steht, dann musst du immer vorsichtig sein. Ja? Egal, ob das jetzt Sozialismus oder Nationalismus oder Islamismus oder Antisemitismus oder Humanismus oder, ich sage es jetzt mal, das ist zwar eigentlich kein Wort, aber ich glaube, dass es da auch passt, Genderismus. Verstehst du? Das sind Ideologien, ja? Gedankengebäude, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, ja? Die aus dem verworfenen Sinn geboren sind. Und Leute leben da teilweise drin, sind vollkommen übernommen von diesen Gedankengebäuden, weil sie in diesem verworfenen Sinn leben. Amen. Aber Gott hat uns rausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also ist es tatsächlich auch so, weißt du, beim Hören der Stimme Gottes, und deswegen habe ich diesen Sinn auch mit erwähnt, diesen verworfenen Sinn, obwohl den jetzt wahrscheinlich uns zunächst mal vordergründig am wenigsten betrifft. Aber es ist tatsächlich so, weißt du, es gibt verschiedene Ebenen der Wahrnehmung des Geistes Gottes. Das eine ist tatsächlich das persönliche Reden Gottes zu dir, ja, oder das persönliche Reden Gottes zu anderen. Und das andere ist tatsächlich auch die Wahrnehmung. Und gerade da ist es, glaube ich, in unserer Zeit so wichtig, dass wir eine feine Wahrnehmung haben, was um uns herum schwirrt. Weil da schwirrt einfach unendlich viel. Je gottesferner Leute werden und je mehr, ich sag mal, gottesferne Leute auch Macht bekommen in Nationen, in Deutschland zum Beispiel oder in Österreich oder in der Schweiz oder in anderen Ländern, je mehr gottesferne Leute Macht bekommen, umso mehr gottesferne Ideologien schwirren herum. Verstehst du? Und uns muss klar sein, diese Ideologien sind geboren aus einem verworfenen Sinn. Das heißt, sie können mit Gott nichts zu tun haben. Und wir sollten uns damit nicht gemein machen. Und wir sollten immer gut schauen. Und manchmal ist es wirklich ein, du musst manchmal wirklich, hier steht eine Ideologie, da steht eine Ideologie, da steht eine Ideologie, da steht eine Ideologie. Und du musst deinen Weg finden. Amen. Das ist die Zeit, in der wir leben. Amen. Weil gehst du gegen die eine Ideologie oder denkst du, okay, die eine will ich ausschließen, bist schon wieder in Gefahr, in die andere zu fallen. Verstehst du? Die eine Ideologie bietet sich an als Ersatz für die andere. Aber du musst dir klar sein, alle diese Gedankengebäude kommen nicht aus dem Sinn Christi. Amen. Und dabei spielt es dann eben auch keine Rolle, ob irgendwelche Leute, die das propagieren, sie vielleicht auch trotzdem noch Christen nennen. Das ist das Entscheidende. Weißt du, es gibt christliche Nationalisten, es gibt christliche Sozialisten, es gibt alle möglichen Ideologien. Jetzt christliche Islamisten gibt es wahrscheinlich nicht, aber, aber es gibt viele Ideologien, da kannst du dich irgendwie als Christ trotzdem mit reinfinden, ja? Aber das sollten wir nicht tun. Amen. Weil sie sind aus einem anderen Sinn geboren. Wir aber haben Christi-Sinn. Amen. Und auf diesen Sinn wollen wir uns eintunen und von diesem Sinn wollen wir wahrnehmen. Und deswegen ist es wichtig, den verworfenen Sinn, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, ja? Da bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns immer wieder neu die Unterscheidung gibt und die Erkenntnis gibt, wo ist was aus diesem Sinn heraus geboren, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja, den fleischlichen Sinn, was machen wir mit dem nochmal? Kreuzigen, genau, oder für gekreuzigt erachten. Den seelischen Sinn, was machen wir mit dem? Werfen wir nieder. Und den natürlichen Sinn, den lassen wir einfach los, gehen wir einfach höher. Amen. Und dann sind wir eingetunt auf den Sinn Christi. Halleluja, den Sinn des Geistes, den Sinn der Früchte des Geistes. Die Wahrnehmung, die von Gott her tiefer schaut, die von Gott her dahinter schaut. Die Gedanken Gottes transportiert in unsere Gedanken. Und so sind wir fähig, wenn wir zum Beispiel füreinander prophezeien, jetzt will ich euch gleich aktivieren da drin, wenn wir füreinander prophezeien oder Worte der Erkenntnis empfangen, dann empfangen wir die Gedanken von diesem Sinn. Amen. Nichts anderes. Okay? Und heute Abend habe ich was Spezielles mit euch vor, eine Aktivierung, wie wir sie noch nie gemacht haben. Und zwar brauche ich eine oder einen Freiwilligen, der heute Abend ganz viele Worte von Gott bekommen möchte. Ja, Tobias will ganz viele Worte von Gott. Halleluja. Komm mal nach vorne, Tobias. Halleluja. Weißt du, der hat jetzt den besten Job heute Abend, der muss sich nur beschenken lassen. Das ist genial, das war eine gute Entscheidung. Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wir werden jetzt erstmal natürlich beten und uns einjustieren, aber dann möchte ich gern Folgendes. Wir teilen uns einfach in mehrere Gruppen auf, ich sage mal drei Gruppen vielleicht mal heute Abend. Drei Gruppen und drei Gruppen, die jeweils Gott darum bitten, dass er ihnen Gedanken gibt für drei verschiedene, jede Gruppe für einen anderen Bereich in Tobias Leben. Okay? Also, viel Spaß. Also, pass auf, welche Bereiche nehmen wir denn heute Abend? Also, der erste Bereich, sage ich mal, okay, machen wir es mal so, ihr, die ihr hier in dem Block sitzt, ja, ihr fragt Gott, Herr, was sind deine Gedanken für Tobias geistliches Leben? Also, seine Beziehung zu Gott, ja, sein geistliches Leben einfach. Ja, Beziehung zu Gott, Gebet, was auch immer, Lobpreis, keine Ahnung. Ja, einfach sein geistliches Leben. Okay, was sind deine Gedanken? Es kann sein, dass wenn Gott dir Gedanken gibt, dass auch Worte der Erkenntnis dabei sind. Ja, ihr wisst ja, was ist nochmal ein Wort der Erkenntnis? Eine übernatürliche Offenbarung, die du nicht aus deinem natürlichen Wissen heraus wissen kannst, aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft im Leben eines Menschen. Also es kann sein, was weiß ich, ein Wort der Erkenntnis könnte zum Beispiel sein, oh, ich sehe, Tobias, wie du immer, keine Ahnung, am Fluss sitzt und da die Angeln ins Wasser wirfst und dabei auf den Herrn hörst oder so, ja, zum Beispiel. Ja, und dann sagt, ja, genau, das mache ich jeden Tag. Ja, okay, das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Das wäre ein Wort der Erkenntnis, ja. Oder zukünftiger, nicht? Aber nicht, dass du es dann weissagst. Ja? Okay, du wirst jetzt angeln gehen. Und nein. Einfach, was sind Gottes Gedanken um ihn zu ermutigen? Es geht ja immer um eine Ermutigung. Was sind Gottes Gedanken, mit denen er Tobias ermutigen möchte für sein geistliches Leben, für seine Beziehung zum Herrn? Ja? Wie gesagt, es kann mit Worten der Erkenntnis zu tun haben. Es kann auch eben was Weissagendes drin sein. Okay, Gott will in deiner persönlichen Zeit zum Beispiel, möchte er, was weiß ich, den Engel Gabriel erscheinen lassen oder irgendwie solche anderen Kleinigkeiten. Das war ein Beispiel, ja. Okay, das solltest du wirklich wissen, wenn du das sagst, ja, dass das von Gott ist, okay. Aber solche Dinge einfach, was will Gott tun? Oder er möchte einfach zum Beispiel, ja, er will dich einfach im Lobpreis in noch höhere Höhen bringen oder irgendwie sowas, ja. Okay, habt ihr verstanden? Cool. Okay, so und jetzt teilen wir hier den Block-Timer auf in zwei Hälften. Der eine Teil bis zur Erika da, ja? Okay, Erika geht noch hier auf die Seite und ab da ist die Seite. Und die erste Gruppe hier, diese Gruppe, die fragt Gott, was möchtest du sagen in Bezug auf den geistlichen Dienst von Tobias? Also welche Gedanken hast du in Bezug auf den geistlichen Dienst von Tobias, ja? Eine Berufung, ja, Wort der Erkenntnis, du bist gerade dabei, was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Und Gott sagt, go for it oder stopp oder was auch immer. Oder sitz falsch rum auf dem Pferd oder sonst was. nein, das nicht, okay. Immer schön aufgebaut bleiben. Ja. Okay. okay, also habt ihr verstanden? Ja? Geistlicher Dienst, okay. Und jetzt hier in dem Bereich, der dritte Block, fragt einfach Gott, Herr, was sind deine Gedanken in Bezug auf das Berufsleben und in Bezug auf finanzielle Dinge für Tobias? Wo möchte Gott ihn da vielleicht ermutigen? Wo möchte er da vielleicht einer Not begegnen? Du kannst auch, wenn Gott dir was sagt, auch was Körperliches, kannst du es auch mit reinnehmen. Ja, also einfach so ein bisschen mehr so in Richtung die natürlichen Dinge. Was möchte Gott ihm da sagen? Wo möchte Gott ihn ermutigen? Was ist da vielleicht gerade Sache? Okay? Ihr hier. Gut. Okay, habt ihr verstanden? Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt stehen wir alle auf zusammen. Du musst gar nichts machen, gell? Schön, ne? Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Okay. Jetzt beten wir einfach mal eine Runde in Sprachen, weil das ist auch immer eine gute Hilfe, um uns einzutunen auf den Sinn Christi. Weil wer in Sprachen redet, der baut sich selbst. Und ihr übrigens über Livestream, wenn ihr über Livestream zuschaut, ihr könnt euch in einer dieser drei Gruppen einreihen. Das heißt, ihr könnt da auch mitmachen. Ja? Ihr könnt einfach, und ihr könnt uns gern auch diese Eindrücke schreiben, die ihr habt. Ja? Einfach an wunder@glorylife.de. Dann kriegt der Tobias noch mehr Worte. Ja? Du siehst ihn ja hier vorne. Komm vielleicht mal ein bisschen mehr in die Mitte, Tobias, damit die in der Kamera dich auch sehen. Ja, dann können sie besser weissagen. Halleluja. Jetzt gibt's ganz viele Worte. Halleluja. Ja. Du kannst dich in eine Gruppe einreihen, also entweder für das geistliche Leben, für den geistlichen Dienst oder für die natürlichen Bereiche wie Berufsleben, Finanzen oder Körper. Da hören wir jetzt von Gott Gedanken für Tobias, Eindrücke, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, Worte der Weissagung in Jesu Namen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jetzt unseren Sinn eintunst auf den Sinn Christi. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Jetzt pass auf, jetzt lass uns zusammen ein Gebet sprechen, mit dem wir einfach die anderen Sinne erledigen, okay? Bist bereit? Sprich mir einfach nach. Sag, Vater, in dem Namen Jesus werde ich jetzt ein Eindruck, ein Wort, ein Empfinden für Tobias bekommen, für einen Bereich seines Lebens, wo du zu ihm sprichst, deine Gedanken mitteilst, ihn ermutigst, ihn stärkst, ihn tröstest, ihm Weisung gibst. Ich werde es empfangen aus dem Sinn Christi. Und in dem Namen Jesus trete ich jetzt bewusst heraus aus meinem natürlichen Sinn. Ich nehme Tobias jetzt nicht im Natürlichen wahr, sondern ich schaue auf der Ebene des Geistes. Ich erkläre mein Fleisch für gekreuzigt. Und ich sage, Seele, schweige. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt beten wir eine Dreiviertelminute ganz schnell in Sprachen, so schnell du kannst in Sprachen. Und dann sage ich Stopp und dann kommen wir voll zur Ruhe und dann nehmen wir wahr. Dann schauen wir, dann hören wir, dann empfinden wir und dann geben wir weiter. Okay? Dreiviertelminute. Shakarabasiaranamando kurabasiaranamando dodododo. Auch du über Livestream, bet in Sprachen. Noch ein bisschen schneller. Und jetzt komm zur Ruhe. Lass dich fallen in den Geist. Denk nicht im Natürlichen. Lass dich fallen im Geist. Nimm wahr. Hör. Schau. Sag, Heiliger Geist, gib mir deine Gedanken für Tobias jetzt. In Jesu Namen. Was möchtest du Tobias sagen in Bezug auf sein geistliches Leben, seinen geistlichen Dienst? Sein Berufsleben, seine Finanzen oder sein Körper? In Jesu Namen. Es kann sein, dass Gott dir jetzt einfach ein Wort gegeben hat oder einen Gedanken. Es kann aber auch sein, dass er dir, dass es vor dir deinen inneren Augen ein Stück weit entfaltet. Manchmal ist es auch so, du gibst einfach was weiter, den ersten Gedanken, den du hast, und während du es beginnst weiterzugeben, entfaltet sich's mehr und dann fließt mehr und du kannst mehr sagen und du trittst einfach im Glauben raus und beginnst einfach im Glauben zu sprechen und dann kommt mehr. Okay? Halleluja. Jetzt hole ich nochmal das Mikrofon. Halleluja. Wer möchte etwas weitergeben, was Gott Tobias sagt in Bezug auf sein geistliches Leben? Wer hat etwas? Ja? Also Tobias, ich habe eine Schriftrolle gesehen. Und ich habe dann gesehen, die hast du in die Hand genommen, die hast du aufgemacht und dann hast du dich hingesetzt und sehr intensiv hast du dich mit dem Inhalt auseinandergesetzt. Mhm. Und ich denke, dass du noch tiefer in die Schrift gehen wirst, dass du dich noch mehr und intensiver damit auseinandersetzen wirst, mhm, und dann auch Offenbarung bekommen wirst. Mhm. Amen. Kannst du damit was anfangen? Ja. Halleluja. Super. Was hast du? Also ich habe einen Hase gesehen im Geist und ein Hase steht ja für Schnelligkeit oder, mhm, Beschleunigung. Und ich glaube, dass jetzt eine Zeit kommt, wo die Dinge einfach schneller zustande kommen oder einfach, wow, beschleunigt werden. Halleluja. Also ich habe schöne Blumen gesehen und ich glaube, dein geistliches Leben ist schon wirklich schön und floriert. Aber Gott möchte dir einfach noch mehr Wachstum und Durchbruch auch da bringen. Genau. Mhm. Amen. Andrea? Es waren zwei Teile. Der erste Teil war, Ich habe gesehen, wie ein Brunnen tiefer gegraben wurde. Also der war schon da, der war schon tief und da floss auch Wasser, aber dass es wie manchmal Zeiten gab, wo der wie versiegt ist, in so besonderen Zeiten, wie nicht mehr oder zu dünn, zu wenig war. Und der wurde tiefer gegraben. Ich habe den Eindruck, es gibt eben, du kommst auf eine neue Ebene, wo es nicht mehr versiegen wird. Und das zweite Bild war, ich sah dich auf einer Wolke sitzen und da schon in den Himmel geguckt. Und ich empfand, das war wie die Einladung von Gott, er will dich höher heben, dass du den Platz auch ganz gezielt aufsuchst, um wahrzunehmen, was einfach im Himmel passiert. Halleluja. Preist den Herrn. Möchte aus der Gruppe noch jemand was weitergeben? Es muss nicht jeder was weitergeben, aber können wir auch gar nicht, sonst wären es zu viele. Also ich habe so eine Karamellkarawane gesehen. Das hieß eine geistliche Reise, die du aber nicht alleine machst, sondern in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Mhm. Amen. Halleluja. Konntest du mit den Dingen was anfangen? Gibt es ein Bild? Mit allen, ja. Das mehr ins Wort gehen, das habe ich auch schon jetzt seit längerem zum Beispiel. Hatte erst gestern ein Bild im Glory House, sah ich mich und Jesus, wie er seinen Arm um mich legt und mir Dinge im Himmel zeigt. Wow. Und das war ja dann jetzt mit auch. Mit der Wolke? Ja, genau. Mhm. Also eigentlich alles, wenn ich jetzt auch nicht alles aufgreife. Ja, aber, hat alles zu dir gesprochen. Ja, und alles. Bestätigung dessen, was du schon wusstest oder Ermutigung, da weiterzugehen. Beides auch. Ja, genau. Ja. Mhm. Oder auch das mit dem Leute hinzufügen, da haben wir ja vorher ein Gespräch gehabt. Also kannst du ja auch sehen, gell? Mhm. Das, ja, alles. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Amen. Super. Sehr gut. Halleluja. So, wer möchte etwas sagen, wer möchte etwas weitergeben, was Gott ihm gezeigt hat in Bezug auf den geistlichen Dienst von Tobias? Okay, ich fange hier an. Also ich habe dich in dem Bereich Diakonie gesehen, also was ein neuer Bereich ist als Leiter. Und ich sah so Lastwagen, so als Kolonne. Und ich sah, wie du bedürftigte Ukraine-Flüchtlinge, Verbindungen, aber auch so Leute, die Hilfe brauchen. Da hast du ein Team aufgebaut und Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Mhm. Okay, super. Okay. Ja, das musst du jetzt prüfen und nehmen. Es muss ja nicht für morgen sein, es kann auch für übermorgen sein. Ja? Okay? Okay, was denn? Also ich hatte ein Bild mit du hattest ein Brot in der Hand, hast es in Scheiben geschnitten und hatte dann gleich so von der Auslegung her, wie es jetzt auch schon gesagt wurde, dass du tiefer ins Wort Gottes reingehst, mehr Offenbarung noch empfängst und das dann weitergibst. Erstens in Form von Predigen, also zu Gläubigen, und zweitens in Form von Evangelisation, also dass du dieses Wort des Lebens den Ungläubigen gibst. Mhm. Super. Was hattest du? Also ich habe ein Wort für dich, also Philipper 4,19, ich werde deinen Mangel aufheben und in Reichtum verwandeln, in Herrlichkeit und in Jesus Christus. Amen. Das ist die Finanzen für deine Zukunft in Hoffnung. Halleluja. Das war jetzt schon ein Eindruck für die Gruppe eigentlich, aber es ist trotzdem gut, ja, Halleluja, super. Also als ersten Impuls habe ich gehört, Geschenk Gottes und dann hatte ich, der zweite Eindruck war, wie wenn der Herr sagt, ich will dich, Tobias, verschenken an Menschen. Mhm. Also wie wenn du ein Geschenk bist, Gottes, das die Leute dann erkennen, indem du dienst, was auch immer das sein wird. Was auch immer das sein wird. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Halleluja. Okay, wer hat noch was? Okay. Ich habe dich sofort gesehen auf einem wunderschönen Pferd und du saßt richtig rum drauf. Richtig rum. Und du sahst wirklich top aus wie ein englischer Landlord mit so einem, ja, also exzellent, einfach mit so einer Gerte und top gestylt, also wirklich gut. Und ich glaube, Exzellenz ist ein Zeichen von deinem Dienst und wird ein Zeichen von deinem. Also es war Dressurreiten. Ich wusste, es ist nicht Jagdspringen oder so, sondern es ist Dressurreiten. Und ich glaube, du wirst in deinem Dienst einfach eine große Exzellenz hervorbringen, auch bei denen, die du unterweist, unterrichtest. Das zweite Bild, da habe ich dich gesehen, draußen war das, am Waldrand. Und ich habe dich mit der ganzen Gruppe gesehen. Und du hast sie gelehrt, diese Gruppe draußen. Und es war recht locker. So, genau. Und ja, eine starke Gegenwart Gottes. Du hast ihn also Genau, von dir, also wie mit dem Brot, das passt auch dazu, dass ihm das Brot ausgeteilt und wirklich Ströme lebendigen Wassers flossen in Exzellenz, glaube ich. Halleluja. Amen. Amen. Erika, ja? Ja, ich habe gleich einen Kanal nach oben gesehen, wo du ziemlich schnell aufgestiegen bist, aber es waren immer neue Etagen da, wo kurz ein Halt war und du neu zubereitet wurdest, um weiterzukommen. Und dann war das Wort Treue ganz wichtig. Sei getreu. Und ich kann dich über Größeres setzen. Sei getreu bis in den Tod. Dann werde ich dir die Krone des Lebens geben. Aber der Kanal war gerade nach oben. Amen. Also keine Kurven, nichts, aber Zwischenböden mit neuen Durchbrüchen. Halleluja. Amen. Valerie? Ich habe dich auf einem Basketballfeld gesehen und du bist einfach an allen Feinden vorbeigedribbelt und hast einen Korb nach dem anderen gemacht. Und es war, super! Und es war wie wenn Gott sagt, du bist treffsicher. Und ich glaube, es bezieht sich auch wie auf den Ordnerdienst zum Beispiel. Ich hatte den Ordnerdienst und es ist wie eine Bestätigung, dass du immer genau da auftauchst, wo irgendwie was ist, dass du immer genau am richtigen Fleck bist und immer da, also wie 100% dort treffsicher einfach Ordnung reinbringst. Halleluja. Ellen habe ich noch gesehen. Ja. Ich kann das nicht sagen, ich muss es zeigen. Das ist eine Geste gewesen, die ich gesehen habe. Also das war wie ein Kapitän, der auf einem Boot ist, aber ich habe das nicht gesehen. Aber die Geste war so zeigend und so hinweisend, so weisend, ja. So ein Mittelkreis weisend. Okay. Und ich glaube, da waren andere auch da, die Weisung bekommen haben. Halleluja. Also nur zu eurer Information, vor dem Abend hatte ich ein Gespräch mit Tobias. Er wird in 10 Tagen beginnen, sein eigenes Glory Host zu starten. Nur zu eurer Bestätigung. Ja? Halleluja. Also hat gut gepasst. Oder Tobias, was sagst du dazu? Also durch die Bank Bingo, ja. Bingo. Ja. Bingo. Halleluja, wir spielen Bingo. Preis den Herrn. Okay, was habt ihr zum Thema Finanzen oder Beruf oder Tobias, Körper? Gott sagt zu dir, ich war dein Versorger in der Vergangenheit, ich bin dein Versorger jetzt und ich werde es auch in der Zukunft sein. Und du wirst alle Zeit alle Genüge haben. Du wirst niemals Mangel leiden und du wirst auch keine Kompromisse eingehen. Und dich hundertprozentig auf ihn verlassen, dich ihm, was deine Zukunft mit finanzieller Versorgung anbelangt, wirst du dich ihm auf den Altar legen und Gott auf einer ganz, ganz neuen Ebene kennenlernen, so wie du es noch nie erfahren hast bisher in deinem Leben. Halleluja, super. Ich glaube, Gott sagt dir das gleich doppelt, weil ich habe gehabt, er ist dein Versorger, hat sie ja auch gehabt und du wirst alle Zeit volle Genüge haben. Amen. Ja? Genau das habe ich auch gehört. Und dann 2. Korinther 9, Vers 8. Oder 3 da heißt es, Gott kann machen, dass alle Gnade reichlich bei dir ist und dass du in allen Dingen volles Genüge haben wirst. Mhm. Und dann habe ich noch so einen komischen alten Spendenbeutel gesehen, so ein Kirchenbeutel. Klingelbeutel. Der war schwarz und aus Samt und hatte so einen braunen Holzgriff. Mhm. Und am Anfang war nicht allzu viel drin, aber im Laufe der Zeit füllt der Klingelbeutel sich immer mehr. Also Finanzen. Mhm. Amen. Halleluja. Wer hatte noch was? Evi? Ich habe Gesundheit, Kit, und viele Geldscheine gesehen. Also wie Maria das gerade gesagt hat. Mhm. Amen. Viele Finanzen. Amen, amen. Halleluja. Das ist so dermaßen bestätigt jetzt. Hast du auch was zum Thema Finanzen? Ich habe dich als Bäcker gesehen. Ah. Ja, so mit so einer großen weißen Mütze, ja. Und du hast kleine Brötchen gebacken die ganze Zeit und warst total emsig dabei. Und dieses treue Herz habe ich gesehen bei diesem kleinen Brötchen backen, ja. Und dann habe ich im nächsten Bild habe ich dann gesehen, ein Auto, was aufgemotzt wurde. Also die Radkappen kamen runter und kommen Leichtmetallfelgen drauf, neue Auspufftöpfe, ein V8-Motor rein, der so, weißt du, der so krummelt, so, weißt du, so richtig tief, so Power, ne, Powerkraft. Also ich glaube, dass dich auch beruflich überhaupt auch, er sieht dein treues Herz ja und er setzt sich einfach über Größeres. Ja. Amen. Halleluja, super. Elvira noch. Also ich habe so eine Wolke der Herrlichkeit gesehen, die war aber speziell für dich, also so eine Tobi-Wolke der Herrlichkeit. Und da drin ist so, dass da werden dir die Fragen des Lebens beantwortet. Also ganz natürlich, und der Herr wartet, das, da kam mir der vom Moses, wo es über den Josa heißt, und der Sohn des Nun blieb in der im Zelt der Begegnung alle Zeit. Und da wirst du halt zugerichtet und empfängst das, was du brauchst. Halleluja. Super. Kannst du damit was anfangen, Tobias? Am Anfang sowieso, aber ich bin jetzt auch wirklich voll bepackt mit Segnungen und Verheißungen. Und das ist erst der Anfang. Guck mal, wie viele noch über Internet vielleicht schreiben. Halleluja, wie viele Worte da noch kommen. Gut, dass das alles aufgenommen wird. Ja. Hammer. Doch, das muss ich jetzt erstmal alles setzen. Also ich hab schon mit Gnade und Gunst und so weiter von Gott gerechnet, aber das hat mich jetzt doch erschlagen. Wow. Danke, Jesus. Amen. Das ist ein Wort. Halleluja. Preis den Herrn. Das ist doch ein super Start für dein neues Glory House. Hä? Halleluja. Da kannst du mit voller Power durchstarten. Preis den Herrn. Halleluja. So gut. Gab es irgendjemand von euch, der einfach nichts gehört hat? Okay, du hast nichts. Du auch nichts? Okay. Macht nichts. Hör einfach weiter, bleib einfach weiter dran, üb einfach weiter, lass sie nicht rausbringen. Du hörst seine Stimme. Manchmal liegt es einfach noch daran, dass wir noch nicht ganz einjustiert sind, aber es kommt. Ja? Wir werden es weiter aktivieren, wir werden es weiter trainieren. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, es wird immer besser mit dir. Du wächst von Tag zu Tag. Halleluja. Und auch hier über Livestream, ihr wächst von Tag zu Tag. Und wie gesagt, wenn ihr noch etwas habt für den Tobias, obwohl er schon ganz erschlagen ist, aber wir geben es ihm dosiert weiter, dann... Schreib einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de, was dir Gott noch für ihn gezeigt hat. Ja, okay. Preist den Herrn. Jetzt machen wir hier eine Pause. Wir machen um 8:50 wieder weiter. Dann werden wir heute Abend wieder, ist fast wieder eine Premiere, weil es schon lang her, dass Margarita zum letzten Mal gelehrt hat. Aber sie wird in der zweiten Stunde heute lehren. Und das, glaube ich, wird ganz besonders stark werden. Also seid dabei auch hier über Livestream. Bleibt dran. Um 21:10 Uhr geht's weiter. Bis dahin machen wir Pipi-Pause. Und dann sehen wir uns wieder. Okay? Bis dann.